mit Nicola Müntefering. Hallo. Worüber habt ihr euch heute schon gefreut? Fällt euch nicht so schnell ein? Dann geht's euch ein bisschen anders als Roger, dem Jungen in unserem Hörspiel heute. Der freut sich nämlich über alles. Ihm macht sogar das Zähneputzen Spaß. Und deswegen sagt sein Vater irgendwann: Junge, so geht's nicht weiter. Du musst los den Ernst des Lebens suchen. Ob er den findet? Vater, ich muss dir doch unbedingt was erzählen. Wir hatten doch gestern dieses Ritterturnier. Und Roger, das... Ja, Roger ist ein Name von Haus aus Prinz, doch Roger hebt sich ab von der Prinzenprovinz. Er hätte zwar das Recht, dazu streng zu sein, seine Diener zu dissen und herumzuschreien. Doch nein, er kann's nicht, check nicht, wie das geht. Er ist ein Prinz der Herzen, der sein Volk versteht. Er verbreitet Freude wie die Sonne Licht. Tränen und Schmerzen kennt er bisher nicht. Seine gute Laune steckt jeden an, weil man so fett mit ihm lachen kann. Selbst als ein Wal seine Mutter verschluckt, ist er der Einzige vom Hof, der lachend guckt. Heute ist alles Roger, ich bin der Sonnenschein. Mit nem fetten Lächeln strahl ich in die Welt hinein. Heute ist alles Roger, ich lach dich auf den Mond. Keiner kann mir widerstehen, auch du bleibst nicht verschont. Alles Roger. Roger ist ein Prinz voller Sonnenschein, ob egal oder belanglos, er findet alles fein. Zähne putzen, essen und schlafen macht ihm Spaß. Bogenschießen, Zweikampf mit Pferd, das ist krass. Zeig ihm irgendwas und er fängt an zu kichern. Lacht sich kaputt, ja, das kann ich dir versichern. Überall zaubert er sein Lächeln rein. Doch er findet es genauso gut gemein zu sein. Ob dicke, dünne, arme, reiche, yo, mit allen Freaks spielt er seine Streiche. Also pass gut auf, wenn Roger vor dir steht. Denn wenn er dich anlacht, ist es längst zu spät. Heute ist alles Roger, ich bin der Sonnenschein. Mit nem fetten Lächeln strahl ich in die Welt hinein. Heute ist alles Roger, ich lach dich auf den Mond. Keiner kann mir widerstehen, auch du bleibst nicht verschont. Mit nem fetten Lächeln strahl ich in die Welt hinein. Der Fluch des Lachens von Jules Pfeiffer. Keiner kann mir widerstehen, auch du bleibst nicht verschont. Alles Roger. Roger war der Sohn des guten Königs, wie hieß es doch noch. Und da er ein Prinz war, hatte er ein Recht darauf, streng, hochmütig und launisch zu sein. Nur konnte er das gar nicht, denn er wusste nicht, wie das geht. Er hatte es nie bei anderen gesehen. Auch Tränen kannte er nicht, außer Freudentränen. Davon sah er viele. Alles, wichtig oder belanglos, machte Roger Spaß. Zähneputzen machte ihm Spaß. Essen und Schlafen machte ihm Spaß. Jagen, Bogenschießen, Zweikampf mit Pferd und Lanze. Es machte ihm Spaß, freundlich zu sein, aber genauso viel Spaß, gemein zu sein. Dicke, dünne, reiche, arme, Landstreicher, alle brachten ihn zum Kichern. Rogers erstaunlich gute Laune verzauberte jeden und alles, was sich ihm auf eine halbe Meile näherte. Vater, ich muss dir doch unbedingt was erzählen. Wir hatten doch gestern dieses Ritterturnier. Roger, so geht das nicht weiter. Roger war nicht da, als der König sprach. Denn sonst hätte der König kaum mehr als ein oder zwei Worte rausgekriegt. Sie sprachen über ein Dingsfiedelbum miteinander. So nannte der König die Erfindung des Hofzauberers. Zwei Papptassen, die durch einen 5 Meilen langen Faden verbunden waren. Der ging vom Throngemach des Königs bis zum höchsten Gipfel des Königreichs, auf dem der Turm stand, der einzig und allein für Roger gebaut worden war. Dies war der einzige Ort auf der Erde, wo er sich herumtreiben konnte, ohne jemanden zum Lachen zu bringen. War du wo bist, wird sich gearbeitet. Ich meine, da wo du bist, wird nicht gearbeitet, weil alle heute lachen. Der König wusste genau, was er sagen wollte. Aber er brauchte immer mehr als einen Anlauf dafür. Und so kam er zu dem Namen König, wie hieß es doch noch. Mein Sohn, wenn du da bist, fällt kein Wirt besteht. Wird kein Feld besteht. Fein Pferd beschlagen. Soll heißen, kein Pferd beschlagen. Und ich will dir auch sagen, warum. Du bist verdammt nochmal zu, lieber Kerl. Eines Tages werde ich König sein. Es soll heißen, du wirst König sein. Ist das keine Zeckenschlucken? Das ist kein Zuckerschnecken. Zuckerschlecken, König zu sein. Roger, es ist an der Zeit, dass du etwas mit mir, dir anfängst. Du rauchst meinen Eisen. Drahtweber, Drahtweger, jetzt hab ich's. Du brauchst einen weisen Ratgeber. Ich schere dich zu meinem Zauderer wicken. Werde mich zu deinem Schauderer wicken. Dich zu meinem Zauberer schicken. H. Zacharias Zauber hatte nur eine Möglichkeit, mit Roger zusammen zu sein, ohne sich auf dem Boden zu kugeln. Und zwar, indem er den Jungen in etwas verzauberte, das ihn nicht zum Lachen bringen würde. Und da er an diesem Tag ziemlich erschöpft war, hatte er sich entschlossen, Roger in einen Lehnstuhl zu verwandeln. Ein Lehnstuhl seist du jetzt. Zapparabab. Oh Gott, ist das eine staubige Angelegenheit. Hätte ich nicht vielleicht auf einen Drehstuhl werden können? Bin ich zu schwer für dich, Roger? Nö, alles easy. Roger, ich bin die ganze Nacht aufgewesen, um Weissagungen fürs nächste Jahrhundert zu Papier zu bringen. Und selbst da wird keiner diesen Ausdruck alles easy gehört haben. Alles easy wird erst in, 600 Jahren eine Redensart sein, sage ich mal voraus. Ich hasse es, wenn in Büchern, Filmen oder im Hörspiel Menschen, die in unserer Zeit leben, Wörter gebrauchen, die erst in einigen Jahrhunderten gebräuchlich werden. Was sind Filme? Was ist Hörspiel? Vergiss es. Sorry. Da nicht für. Echt cool. Ja, ja, alles easy. H. Zacharias Zauber war etwas sauer, weil der Wortwechsel mit Roger völlig anders verlaufen war, als er es sich vorgestellt hatte. Aber das war typisch für Roger. Nichts lief ab, wie es sollte. Du hast nicht einen Funken Ernst in dir. Du bist der reinste Hampelmann. Und ein Prinz ohne einen Funken Ernst ist nicht bereit, König zu sein oder auch nur Vater. Nein, nicht einmal Mann. H. Zacharias Zauber war mit seiner Geduld am Ende. Er zeigte durchs Fenster auf den Wald ohne Wiederkehr und darüber hinaus. Da draußen ist das richtige Leben. Die Welt ist ein Gemisch aus Licht und Schatten, Höhepunkten und Abgründen. Und nichts von alledem wirst du erleben. Gar nichts wirst du erleben. Es sei denn, ja, das ist vielleicht eine Lösung. Du musst dich erst auf die Suche machen. Auf die was? Das ist es. Du musst auf die Suche geschickt werden. Wir werden erst dann Ruhe haben, wenn du von deiner Suche als ernsthafter, besonnener Bursche zurückkehrst. Was für eine Suche? Eine Suche, die mehr für dich ist als ein bloßes Abenteuer. Eine Suche, die dir Erfahrung bringt. Hartung Zacharias Zauber erhob sich von Roger, das heißt von dem Lehnstuhl, in den er Roger verwandelt hatte, und ging zum Fenster hinüber. Er starrte hinaus mit dem eigentümlichen Blick eines Zauberers, der Wälder, Berge und Täler umfasste, die ein gewöhnliches Auge nicht sehen konnte. Ich sehe dich den Wald ohne Wiederkehr betreten, Roger. Der Wald ohne Wiederkehr? Was ist das? Weiter zum Felsgrund der Fiesheit. Der Felsgrund der Fiesheit? Was ist das? Von dort zum Reich der Rachsucht. Das Reich der Rachsucht? Was ist das? Über den Berg der Bosheit. War es das oder kommt noch mehr? Weil wenn ja, dann will ich es gar nicht wissen. Dort findest du deine Suche. Also, du schickst mich auf die Suche... Sag's aber nicht wohin. Damit ich etwas finde, sag's aber nicht was. Habe ich das richtig verstanden? Genau so. Genau wie? Wo es auch sein mag, was es auch sein mag, wer es auch sein mag, du weißt, dass du gefunden hast, was du suchst. Auf der Suche. Wenn keiner von euch lacht. Auf der Suche. Weiß, wohin es geht. Ja. Ich geh ein Schritt vorwärts, dann zwei zurück. Vielleicht bin ich auf der Suche nach der Suche mein Glück. Auf der Suche. Wer weiß. weiß, wohin es geht. Ja, wer weiß schon, wohin die Reise geht, wohin die Suche mich führt, wie der Wind sich dreht. Auf der Suche nach der Suche suche ich den Ernst des Lebens. Alle Versuche, ihn zu finden, waren vergebens. Dieser Spruch, du hast gefunden, was du suchst, wenn keiner mehr lacht, hat mich die letzten Nächte schlaflos gemacht. Also suche ich und suche und hoffe, dass ich finde. Was gäbe ich dafür, wenn ich mein Schicksal verstünde? Die Stunden vergehen, soll ich das Lachen verfluchen? Nach was soll ich eigentlich suchen? Auf der Suche, weiß, wohin es geht. Ja. Ich geh einen Schritt vorwärts, dann zwei zurück. Vielleicht bin ich auf der Suche nach der Suche mein Glück. Auf der Suche, weiß, wohin es geht. Ja, wer weiß schon, wohin die Reise geht, wohin die Suche mich führt, wie der Wind sich dreht. Auf der Suche, auf der Suche, auf der Suche. Nach zwei Reisetagen und Nächten kamen Roger, der in ein weißes Pferd verwandelt worden war, und H. Zacharias Zauber, der ihn ritt, kurz nach Morgengrauen am Rand des Waldes ohne Wiederkehr an. Scheint ausgesprochen lauschig zu sein. Obwohl Zacharias ihn mit Tränen in den Augen umarmte, stellte er fest, dass er trotzdem lachen musste. Roger, ich gebe dir diesen Beutel mit Zauberpulver, den du immer bei dir tragen musst. Er wird dich in Dinge verwandeln, die niemanden zum Lachen bringen. In was genau und für wie lange kann ich nicht sagen. Zauberei ist eine inexakte Wissenschaft. Vielleicht bist du eine Stunde lang ein Eichhörnchen, einen Tag lang eine Gans, ein Farn für eine Woche, ein Baum für ein... Und wenn mir das Pulver ausgehen. Egal, wie viel du davon benutzt, es wird dir nie ausgehen. Ehe Roger noch ein letztes Lachen mit ihm hätte teilen können, zog H. Zacharias seinen schwarzen Reiseumhang über seinen spitzen Zauberhut und wirbelte wie ein Brummkreisel davon. Roger betrat den Wald um Wiederkehr. Er war fest davon überzeugt, dass er von hier munter zum Felsgrund der Fiesheit vorpreschen konnte, weiter zum Reich der Rachsucht und zum Berg der Bosheit, und dass er bei Einbruch der Dunkelheit mit dem Ergebnis seiner Suche, was auch immer das sein mochte, zu Hause sein würde. Ein Jahr später war er sich immer noch sicher, dass es nicht lange dauern würde. Aber je weiter er voranstapfte, desto mehr verirrte er sich. Er traf auf Wanderer, die seit 15 oder 20 Jahren drin waren. Sie kamen nicht dazu, über Roger zu lachen, denn wenn er sie näher kommen hörte, kichern, das in schallendes Gelächter überging, bestreute er sich mit Zauberpulver aus dem Beutel, den ihm H. Zacharias gegeben hatte. Eines Morgens hörte Roger wieder mal von Ferne ein Gelächter. Rasch bestäubte er sich mit Zauberpulver und verwandelte sich augenblicklich in ein Wildschwein. Kaum war er dieses enorme, schnaubende, stampfende, dahingaloppierende Wesen geworden, da hörte er auch schon, wie etwas Undefinierbares zischend an seinem rechten Ohr vorbeisauste. Ein Pfeil bohrte sich in einen Baumstamm, einen knappen Zentimeter über seinem Kopf. Ein Borstentier, ein wildes Schwein. Das wird bald das meine sein. Halt, oder ich schieße! Das war ein dummer Satz. Denn derjenige, der das sagte, hatte ja bereits geschossen. Zum Glück wusste Roger genau, was zu tun war. Er senkte den Kopf, schnaubte furchterregend und ging auf den Jäger los, als ob er ihn töten wolle. Aber er wollte nur spielen. Zwei Stunden dauerte die Verfolgungsjagd. Bis beide, Wildschwein und Jäger, vor Erschöpfung in die Knie gingen. Töte mich nicht! Warum soll ich dich denn töten? Ich habe ewig nicht mehr so viel Spaß gehabt. Oh, verzeih mir. Ich hätte keinen Schuss abgefeuert, wenn ich gewusst hätte, dass du verzaubert bist. Was bist du in Wirklichkeit? Ein Prinz? Das spielt keine Rolle. Was immer du sein magst, du bist ein nobles Geschöpf, wenn du mich am Leben lässt. Ich werde nie wieder auf ein Wildschwein schießen, denn das könntest ja du sein. Ich werde nur noch auf Hirsche schießen. Vielleicht bin ich ja eines Tages ein Hirsch. Dann werde ich nie wieder auf Wildschweine und Hirsche schießen. Ich werde Bären schießen. Und was, wenn ich dieser Bär wäre? Dann sage mir, was du nicht sein wirst, damit ich das jagen kann. Alles Mögliche, ich könnte alles Mögliche sein. Gut, gut. Ich werde nie mehr jagen. Ich bin übrigens Tom. Ich bin Roger. Ah, erzähl mir deine Geschichte. Also, da musst du dich aber mal hinsetzen, weil das ist eine lange Geschichte. Also ja, ich bin der Königssohn von dem König, wie hieß es doch? Roger erzählte Tom seine Geschichte, die er ja schon kennt vom Anfang dieses Hörspiels. Und obwohl die beiden sehr unterschiedlich waren, hatten sie viel Spaß miteinander und so wurde Tom der beste Freund von Roger. Sie sprachen natürlich über dieses und jenes, wie Freunde das so tun. Und da sagte Roger eines Tages, nachdem er sich wieder einmal verwandelt hatte, diesmal in einen Baum. Wir sollten einen Plan machen, wie wir hier rauskommen. Es ist der Wald ohne Wiederkehr. Von hier gibt es kein Zurück. Das glaube ich nicht. Ich bin älter als du, also weiß ich es besser. Aber ich bin ein Prinz, deswegen ist es nur recht und billig, dass ich es besser weiß. Ein einfacher Mann, der das Leben kennt, weiß mehr als ein Prinz, den man in einen Turm eingesperrt hat, damit er die Leute nicht zum Lachen bringt. Ein Prinz ist aber gebildet, ein einfacher Mann nicht. Du kannst nicht mal lesen. Was nützt es, lesen zu können in einem Wald ohne Bücher? Du bist ja nur neidisch, weil ich gebildet bin. Wenn du so gebildet bist, was für eine Art Baum bist du denn? Ich weiß, was für ein Baum du bist. Du Nähicht. Ich bin sowieso kein richtiger Baum. Warum sollte ich mich also drum kümmern? Umso besser, weil ich dir auch nicht sage. Auch gut, weil ich etwas über Dehig weiß, was ich dir nicht sage. Tust du nicht. Tu ich wohl. Das hast du dir gerade ausgedacht, damit ich dir sage, was für ein Baum du behehst. Hab ich nicht. Sag du mir deins, sag ich dir meins. Zuerst musst du sagen. Sag du zuerst. Sag du zuerst. Du bist ein Ahornbaum. Jetzt bist du dran. Einer meiner Zweige fällt dir gleich auf den Kopf. Das ist überhaupt nicht komisch. Ich bin's schon lustig. Was würdest du sagen, wenn ich dir einen Tritt gebe? Ist mir Schnuppe, dumme Suppe. Fang dir dein Essen selber! Bäume essen keinen Fisch. Wenn du gebildet wärst, dann wüsstest du das. Aber eine Stunde später war Roger kein Baum mehr und hatte Hunger auf Fisch. Aber Tom war sonst wo, schmollte und aß, während sich Roger mit Äpfeln und Beeren zum Abendbrot begnügen musste. Daheim im Schloss kochte H. Zacharias Zauber vor Wut, Widerwillen und Warterei. 3 Jahre waren vergangen, seit er Roger auf die Suche geschickt hatte. 3 Jahre. Und wo ist er jetzt? Im Wald ohne Wiederkehr spielt er den Partylöwen. Einmal in der Woche guckte der Zauberer in seine Kristallkugel, um zu sehen, ob sich etwas geändert hatte. Genauer gesagt, einmal wöchentlich im ersten Jahr, einmal monatlich im zweiten Jahr und 2-mal jährlich im 3. Jahr. Und was sah er da in seiner Kristallkugel? Lachende Menschen. Der unverbesserliche Roger macht wieder die alten Mätzchen. Kalt, ganz kalt. Aber H. Zacharias konnte nicht mitlachen. Er kochte innerlich, er schmollte, er grollte. Dem werde ich's geben, dem Bürschchen. Der wird sich umgucken. H. Zacharias gelangte zu dem Schluss, dass das Schlimmste, was er tun konnte... Was zugleich das Beste war, was er tun konnte... Darin bestand, dass er Roger seinen Beutel mit Zauberpulver wegnahm. Auf diese Weise würde Roger gezwungen sein, nicht weiter herumzutrödeln, sondern mit seiner Suche voranzukommen. Und als Roger 10 Flocken des restlichen Zauberpulvers über sich gestreut hatte... Und? Was bin ich? Eine Kröte. Oh Mist. Mist. Ich hatte gehofft, ich würde mich in etwas Kluges verwandeln, das denken kann. Eine weise alte Eule zum Beispiel. Warum willst du an einem so schönen Tag grübeln? Irgendwas stimmt hier nicht. Früher konnte ich so viel Zauberpulver verbrauchen, wie ich wollte. Der Beutel war immer voll. Und heute ist der Beutel plötzlich fast leer. Bald werde ich mich nicht mehr verwandeln können. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Was sollst du bloß tun? Tom runzelte die Stirn, spitzte die Lippen und legte den Zeigefinger an sein Kinn. Was sollst du bloß tun? Was sollst du bloß tun? Was sollst du bloß tun? Was sollst du bloß tun? Ich weiß. Was denn? Was? Du musst eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung? Ja. Ich habe noch nie eine Entscheidung getroffen. Es gibt immer ein erstes Mal. Sie ist als eine Herausforderung. Wie macht man sowas? Naja, man... also man berücksichtigt alle... man denkt erst so und dann so und dann macht man eine Liste. Also man wägt die Möglichkeiten ab. Ich bin ein einfacher Mann. Ich musste auch nie eine Entscheidung treffen. Leute wie du treffen sie gewöhnlich für mich. Und wenn ich eine treffe und die ist falsch? Ich bin kein Fachmann. Aber wenn es mit einer Entscheidung nicht klappt, schätze ich, muss man eine neue treffen. So lange, bis es funktioniert. Und wenn ich keine treffe, was passiert dann? Dann geht dir das Zauberpulver aus und jeder wird sich totlachen über dich. Also habe ich keine Wahl, was? Roger beschloss also, dass er weiterkommen musste. Und dieses Weiter war raus aus dem Wald ohne Wiederkehr. Wenn er das nämlich nicht schaffte, würden seine lieben Freunde und unter ihnen sein bester Freund Tom sich totlachen, sobald ihm das Zauberpulver ausging. Und bis zu diesem Moment waren es nur noch 2 Tage. Also dachte sich Roger eine Botschaft aus. Er verkündete allen Leuten im Wald ohne Wiederkehr, dass er eine Entscheidung treffen und deshalb allein sein müsse. Bitte geht tief in den Wald ohne Wiederkehr. Mindestens 1 Meile. Kommt nicht zurück, ehe Tom sagt, dass es okay ist. Ich werde Tom sagen, wenn es okay ist, und er wird es euch sagen. Es tut mir leid wegen der Unannehmlichkeiten, seid mir bitte nicht böse. Aber das könnt ihr ja sowieso nicht. Roger konnte sich nicht erinnern, jemals zuvor einsamer gewesen zu sein. Er setzte sich an das Ufer des Baches und starrte auf seine Füße im Wasser. Er versuchte wirklich, zu einer Entscheidung zu kommen. Aber alles, was ihm einfiel, war, wie komisch seine Zehen unter Wasser aussahen. Wie 10 kleine Würmer in einer Reihe. Er dachte stundenlang über seine Zehen nach. Wie dumm Zehen doch aussehen. Der kleine Zeh noch dümmer als die anderen. Wenn mein kleiner Zeh an der gegenüberliegenden Seite des Fußes säße, würde er da nicht so dumm aussehen? Und wenn meine Zehen in umgekehrter Reihenfolge an meinem Fuß wären, würde ich dann rückwärts laufen? Auch darüber dachte er nach. Und dann fragte er sich, wenn er rückwärts ginge, ob es dann wohl möglich wäre, so aus dem Wald ohne Wiederkehr herauszugehen. Also wenn ich vorwärts gehe, komme ich immer tiefer in den Wald ohne Wiederkehr hinein. Wenn ich also rückwärts gehe, warum sollte da nicht das Gegenteil der Fall sein? Und ohne dass er wusste, wie er dazu gekommen war... Und ganz gewiss, ohne dass er es so geplant hätte... ...wurde Roger plötzlich klar, dass er eben eine Entscheidung getroffen hatte. Er nahm seine Füße aus dem Wasser und schüttelte sie trocken. Dann zog er seine Stiefel an und machte einen Schritt nach hinten. Dann einen zweiten Schritt. Dann einen dritten. Er war versucht, hinter sich zu gucken, um zu sehen, wo er hinging. Aber dann traf er eine zweite Entscheidung. Die lautete? Nein, ich werde mich nicht umgucken. Den Rest des Tages gehe ich rückwärts. Und den ganzen nächsten. Und übernächsten auch. Am Ende des 5. Tages bemerkte er, dass seine Füße nicht länger auf Gras, sondern auf Fels liefen. Das ist echt ein Witz. Ich bin vom Wald ohne Wiederkehr auf den Fels ohne Wiederkehr geraten. Ob ich meine Freunde wohl jemals wiedersehen werde? Es wurde Nacht und mächtig kühl. Roger war müde und hungrig. Und schwach. Seine Zähne klapperten. Er lauschte dem Rhythmus seiner Zähne und vergaß darüber, wie kalt ihm war. Rogers ganzer Körper und besonders seine Zähne begannen sich wie ein Musikinstrument anzufühlen. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, summte er, als er rückwärts über eine Felskante in die Tiefe fiel. Hilflos baumelte Roger an einem schmalen Felsvorsprung 30 Meter unter dem Cliff, von dem er gerade gefallen war. Zu seinem Glück hatte sich sein wehender Umhang an diesem lebensrettenden Felsen verhakt. Er schwang hin und her im leeren Raum mit einem Rhythmus, der im Gegensatz stand zu seinem Zähneklappern. Hin und her, vor und zurück baumelte der Körper und es klapperten die Zähne. In der finsteren Nacht, im Ungewissen darüber, wo er war. Wie hoch, wie tief. Fühlte sich Roger auf seltsame Weise geborgen, wie ein Kind in der Wiege. Gut, er war erschöpft. Und gut, sein Leben hing an einem Faden. Trotzdem schlief er ein, mit einem Lächeln auf den Lippen. spreche mit dir. Genau so wurde Roger am nächsten Morgen geweckt. Von einer Frau namens Lady Sadie, die nicht besonders schön war und die beim Reden kein Blatt vor den Mund nahm. Sie stand am Rande des Abgrunds und beobachtete den wunderschönen Sonnenaufgang, den Roger ganz und gar verpasste, weil ihm plötzlich klar wurde, in welcher Gefahr er schwebte. Kannst du mir nicht draufhelfen? Du siehst doch, in welcher Klemme ich stecke. Der nicht besonders schönen Lady Sadie, die beim Reden kein Blatt vor den Mund nimmt, also mir, ist Rogers Klemme so egal wie irgendwas. Ich habe genug eigene Probleme. Mein augenblickliches Problem ist folgendes. Die Prinzessin, bei der ich als Sofa in Stellung bin, hat mir kürzlich ein atemberaubend schönes Halsband geschenkt. Und dieses atemberaubende Halsband ist hinuntergefallen. Und zwar hier, in den Abgrund, als ich eben den Sonnenaufgang bewundert habe. Es war von der Klippe gefallen und auf Rogers Hals gelandet. Und da hing es nun, während er baumelte. Gib mir mein Halsband wieder! Das täte ich ja gern, aber ich kann nicht. Ich bin nämlich über den Felsvorsprung gefallen und ich komme nicht wieder hoch. Eine sehr wahrscheinliche Geschichte. Mag ja sein, aber dafür kann ich nichts. Ich lasse jetzt ein Seil runter. Dann bindest du mein Halsband an das Seil und ich ziehe es hoch. Ich werde mich selbst ans Seil binden und dann kannst du uns beide hochziehen. Warum tust du nicht einfach, was ich dir sage? Warum sollte ich dir... Roger war sich nicht im Darren Karüber, im Klaren darüber, dass er zum ersten Mal in seinem Leben verhandelte. Lady Sadie war eine zähe Verhandlungspartnerin, aber Roger hatte die Kesserin Barton, besseren Karten. Sie riskierte, ihr Halsband zu verlieren, er riskierte jeden Augenblick kopfüber zum Schlund der Grucht, zum Grund der Schlucht zu sausen. Also gut, binde euch beide ans Seil. Ich ziehe jetzt. Oh, die uneinsichtigste, nervtötendste, unangenehmste Person, die ich jemals das Pech hatte, kennenzulernen. Ist er erst mal oben, greife ich mir das Halsband und schubse ihn wieder runter. Oh, uff. Lady Sadie lachte und lachte und lachte, als sie Roger sah. Und sie hörte nicht eher auf zu lachen, bis Roger sein Zauberpulver einfiel und eine kleine Prise von dem, was ihm noch geblieben war, über sich streute. Roger war in einen süßen kleinen Labradorhund verwandelt worden. Du schämst dich wohl, dich in der Öffentlichkeit zu zeigen, was? Lady Sadie griff sich ihr verloren gegangenes Halsband und stolzierte zwischen den Felsen davon. Hey, hey, wo gehst du hin? Naja, also tschüss dann. Felsen. Feine Kelsen, kleine Felsen. Große Felsen. Mittelgroße Felsen. Nichts als Felsen, soweit das Auge reicht. Kein Wunder, dass diese Gegend der Felsgrund der Fiesheit heißt. Wer einmal drin war, kam nicht mehr heraus. Außer man war zufällig ein Vogel. Aber kein Vogel verirrte sich in den Felsgrund der Fiesheit, weil sich Vögel nicht von Steinen ernähren können. Menschen übrigens auch nicht. Und Roger und Lady Sadie waren jetzt schon 10 Tage da. Lady Sadie! Und waren ganz schön dünn geworden. Lady Sadie, wir müssen hier weg oder wir werden sterben. Wo... Wo? Hier hinter dem Felsen. Warum versteckst du dich denn? Ich habe mich wieder zurückverwandelt. Wenn du mich siehst, musst du wieder lachen. Dass ich nicht lache. Das wäre keine gute Idee, denn wie sollen wir denn darüber reden, wie ich hier rauskomme, wenn du die ganze Zeit lachen musst? Du bist nicht der Einzige, der hier raus muss. Ja, sicher. Aber du musst nur deswegen raus, weil du überleben willst. Ich muss hier raus, weil ich auf der Suche bin. Ich muss hier raus, weil ich einen Ritter oder einen Prinzen oder so jemanden finden muss, der meine Prinzessin errettet. Prinzessin Petulia, die von einem Riesen geraubt wurde. Sie ist so schön, dass jeder, der sie ohne Schleier anschaut, sofort versteinert. Und ich muss jemanden finden, der nicht versteinert, sondern meine Prinzessin zum Lachen bringt. Das hört sich ja nach einer echten Suche an. Bist du ein Ritter? Nein. Bist du etwa ein Prinz? Ja, ich bin ein Prinz. Ich heiße Roger. Sag mal, meinst du, dass meine Suche darin bestehen könnte, Prinzessin Petulia vor dem Riesen zu retten? Hast du den Verstand verloren? Naja, vielleicht haben du und ich uns getroffen, damit ich das von Prinzessin Petulia erfahre, die ich vor dem Riesen retten werde und dann wird sie ihren Schleier lüften und ich werde sie zum Lachen bringen und ich werde nicht zu Steine starren. Und wir werden heiraten. Was meinst du? Bitte sehr. Ich habe einen Plan. Er nahm seine letzten beiden Prisen Zauberpulver. Doch dann zögerte er. Wenn er selbst zuerst von dem Zauberpulver nehme, dann wäre er nicht mehr in der Lage, Lady Sadie zu bestreuen. Da bestreue ich doch lieber zuerst Lady Sadie und versuche, den Rest Pulver für mich übrig zu lassen. Ja, so mache ich das. Roger fiel gar nicht auf, dass er Lady Sadies Interessen Vorrang vor seinen eigenen eingeräumt hatte. Das war eine absolute Euheit. Das war eine absolute Neuheit. Aber was ist, wenn Lady Sadie nicht verzaubert werden will? Da gibt's wieder Probleme. Roger traf die Entscheidung für Lady Sadie, ohne sie zu fragen. Er schlich sich an sie heran und ließ einige wenige Körner Zauberpulver auf ihren zerbrechlichen Körper fallen. Wie aus dem Nichts blies auf einmal ein starker Wind von Osten und nahm Lady Sadie, die in ein Blatt verwandelt worden war, mit sich fort. Was hast du mit mir gemacht? Warte auf mich! Roger streute die letzten Flocken auf sich selbst und wartete. Volle anderthalb Minuten wartete Roger, bis er sich in... ja, in was? Verwandelte. In ein großes, matschgraues, pickliges Ei. Nein, ich soll ein Blatt sein und mit Lady Sadie davonwehen und Prinzessin Petunia finden und den Riesen totschlagen und diese grausliche, endlose Suche zu Ende bringen. Nein, und nochmals nein. Roger tobte im Inneren des Eis, das dadurch Zentimeter um Zentimeter immer näher an den Rand des Abgrunds rollte. Roger verstand nicht, wie er die Richtung erkennen konnte. Er schien gleichzeitig innerhalb und außerhalb des Eis zu sein. Er konnte sogar sehen, dass auf dem Grund der Schlucht ein dünner Fluss war. Wenn ich mich mit meiner reinen Willenskraft an den Rand des Abgrundes bugsiert habe, dann sollte es mir doch auch möglich sein, zu bestimmen, wo genau ich hinfalle. Aber wie um alles in der Welt sollte er in einem so schmalen Fluss landen, der so weit weg war, anstatt auf den Felsen da unten zu zerschellen und in Millionen Stücke zu zerspringen? Weil ich auf der Suche bin. Doch plötzlich quälten Roger Zweifel. Bestand die Suche darin, Lady Sadie zu retten? Oder doch Prinzessin Petunia? Der Gedanke, dass Lady Sadie eine weitere Prise Rettung brauchen könnte, war mehr, als Roger ertragen konnte. Wenn sie jetzt gar nicht aus der Klemme ist, sondern in einer anderen steckt? Genau wie er, der Klemme des Waldes ohne Wiederkehr entkommen, nur um sich postwendend in der Klemme des Felsgrundes der Fiesheit wiederzufinden. Eine Klemme nach der anderen. Und anschließend? Warteten da draußen noch andere Klemmen auf ihn? Ein ganzes Leben voller Klemmen? Ich grüble mich nur in die Enge. Aber statt sich in die Enge zu grübeln, was ihn überhaupt nicht weitergebracht hätte, grübelte sich Roger über den Rand der Klippe. Und er war überzeugt, dass Lady Sadie, das Blatt, unten auf ihn warten würde. Ob sie sich wohl freuen wird, dachte Roger, als er mit furchterregender Geschwindigkeit auf einen großen schwarzen Findling krachte und entzwei brach. Und aus dem zerbrochenen Ei stieg ein Adlerbaby. Roger! Roger, das sich auf seinen neuen Flügeln emporschwang und in geringer Höhe über dem Tal kreiste, um zu sehen, ob ein loses Blatt errettet werden musste. Roger suchte ein sprechendes Blatt, nämlich die verwandelte Lady Sadie. Er wollte sie erretten, denn Roger war auf Rettung geeicht. Roger war ein großer Adler von heldenhaftem Wuchs und das Bedürfnis zu retten steckte ihm im Blut. Lady Sadie! Lady Sadie! Wo bist du? Da er Lady Sadie nicht retten konnte, weil sie nicht da war, schaute er sich nach möglichen Opfern um. Davon gab es im Reich der Rachsucht mehr als genug. Er war der einzige Adler im ganzen Tal. Und darum wurde er mit Respekt behandelt, der an Ehrfurcht grenzte. Er war der einzige aufregende Anblick, den dieses bösartige Volk jemals zu Gesicht bekommen hatte. Denn dies war das Reich der Rachsucht. Guter Boden, üppiger Pflanzenwuchs und bevölkert von einer Bande ausgesprochen unausstehlicher Tauernpampel. Bauerntrampel. Gierig, neidisch, mürrisch und immer darauf bedacht, es irgendjemandem heimzuzahlen. Was genau sie denen heimzahlen mussten, war nicht ganz klar. Es ging ihnen recht gut, ihnen allen, aber vielleicht nicht ganz so gut wie den Nachbarn. Also zahlten sie es ihm heim, indem sie sein Haus anstellten. Und er steckte dann ihres an. Also steckten sie das seiner Verwandten an und stahlen Vieh, Hühner und die Kinder. Und so ging das fort und so vergingen die Tage und Jahre im Reich der Rachsucht, bis Roger der Adler kam. Wenn die Bauern am Heimzahlen waren und dabei den anderen Bauern Vieh und Kinder stahlen, dann kam Roger vom Himmel geschossen und entriss die Kleinen den Fängen der Diebe. Das gößte nun den Femeinen und Vierigen Gurcht ein. Das flößte nun den Gemeinen und Gierigen Furcht ein und Respekt. Und von Tag zu Tag wurde die Wut der Leute aufeinander weniger. Das Bedürfnis, es jemandem heimzuzahlen, schwand und verblasste. Aber eines Tages sah Roger wieder zwei Männer kämpfen. Genauer gesagt, er sah, wie ein Mann, nämlich ich, einen anderen in Grund und Boden prügelte. Ein seltener Anblick in diesen Tagen. Roger stürzte hinab, um der Sache ein Ende zu machen. Er packte den Halunken mit seinen Adlerkrallen und zog ihn mit sich in die Lüfte. Lass mich los, du dummer Vogel! Lass mich los, ich bring dich um! Tom? Roger! Bist du der edle Adler, den hier jeder verehrt und den ich geschworen habe, umzubringen? Aber Tom, du hast mir noch geschworen, nicht mehr auf die Jagd zu gehen. Hier werde ich's heimzahlen. Du hast mich im Wald ohne Wiederkehr zurückgelassen. Du hast unsere Freunde im Stich gelassen. Und vor allem hast du mich im Stich gelassen. Das werde ich dir heimzahlen. Tom, ich habe einen Fehler gemacht. Ich entschuldige Eines mich. Eines Tages, auf irgendeine Art und Weise, wenn du am wenigsten damit rechnest, werde ich es dir heimzahlen. Hör mal, Tom, ich habe doch gesagt, dass es mir leid tut. Ich habe gesagt, ich entschuldige mich. Ich habe das doch nicht böse gemeint, als ich dich zurückgelassen habe. Ich war dumm. Ich habe nicht dran gedacht. Eines Tages, ich habe einen Fehler gemacht. Wenn du gerade schläfst oder wie den Rückenzug hörst oder deine blöde Suche im Kopf hast, werde ich es dir heimzahlen. Das Problem war, dass Roger niemandem mehr zu Hilfe eilen konnte, solange Tom da war. Denn wenn er Tom allein ließ, dann würde der andere Leute verprügeln. Und die würden es dann jemand heimzahlen müssen. Wo bringst du mich hin? Ich suche einen Platz, an dem du keinen Schaden anrichten kannst. Aber ich will Schaden anrichten. Schaden anzurichten ist das Beste am Heimzahlen. Ich könnte dich zum Beispiel in hohem Bogen aus diesem Hörspiel rausschmeißen. Moment. So sieht's ja nicht. Wir sind doch hier die Erzähler. Wir entscheiden, wer hier rausfliegt. Genau. Also, wenn die Erzähler nichts dagegen haben, setze ich dich jetzt ab im Felsgrund der Fiesheit. Okay. Ja, das ist immer gut. Tom, wenn du willst, kannst du ja jetzt wieder ein bisschen miterzählen. Nö, jetzt bin ich beleidigt. Jetzt will ich auch nicht mehr. Na, auch gut. Dann flitze ich jetzt zum Wald ohne Wiederkehr, um unseren Freunden, mit denen wir damals so viel Spaß hatten, zu zeigen, wie sie dem Wald ohne Wiederkehr entrinnen können. Und dann, falls du wieder mein Freund sein willst, flitzen wir los, um die schöne Prinzessin, die Männer zu Stein erstarren lässt, vor einem bösen Riesen zu erretten. Und danach, da werde ich sie wohl heiraten müssen, denn soweit ich das sehe, ist das Ziel meiner Suche. Ich hoffe, der Riese zerquetscht dich wie eine Wanze! Roger flitzte wirklich zum Wald ohne Wiederkehr und errettete seine Freunde aus dem Wald. Er tat nur Gochnutes, nur noch Gutes. Aus schlechtem Gewissen zwar, aber er hatte sich wirklich auch geändert. Auf dem Rückweg flog er rückwärts über den Berg der Bosheit. Einen anderen jener schlimmen Orte, vor denen ihn H. Zacharias Zauber gewarnt hatte. Und schon flogen Steine auf, die genau auf ihn zielten. Es war der Berg selbst, der die Steine warf. Roger wurde langsam und ihm wurde schwindelig. Aber es wäre tödlich gewesen, dem Schwindelgefühl nachzugeben. Also flog er weiter. Und dann sah er einen regelrechten Hagel von Felsbrocken auf sich zukommen, an denen Notizzettel befestigt waren. Er sammelte im Flug die Zettel ein und versuchte so schnell wie möglich, dem Berg der Bosheit zu entkommen. Denn er brauchte jetzt Ruhe und musste sich erholen. Roger war zwar angeschlagen, aber nicht ernsthaft verletzt. Er war überzeugt, dass seine Schmerzen in ein paar Stunden verschwunden sein würden. Dann fielen ihm die Zettel ein. Er glättete sie und las sie. Du bist. Und dann kehrten seine Schmerzen zurück. Schlimmer als zuvor. Istischer Lümmel. Puh. Du verlierst nach und nach alle deine Freunde. Du bist jetzt eine noch größere Witzfigur als zu der Zeit, da du noch ein Prinz warst. Lady Sadie ist tot und du bist schuld. Oh. Prinzessin Petulia wurde schon vor Wochen von einem tapferen Ritter errettet. Und sie sind nicht gestorben und leben noch heute. Deine Suche ist eine Katastrophe. Tom wird dich umbringen. Jetzt verstand Roger, wie der Berg der Bosheit zu seinem Namen gekommen war. Jeder Zettel enthielt eine vernichtende Wahrheit. Roger glaubte, dass sie die Wahrheit sagten, denn Steine lügen nicht. Sein ganzer Wille, zu Hilfe zu eilen, schwand dahin. Sein ganzer Wille, die Suche oder auch sein Leben fortzusetzen, schwand dahin. Das ging so 9 ganze Tage. Doch am Morgen des 10. Tages nahm er verschwommen eine Frau wahr, die auf ihn zukam. Ihr Name war Gertrude. Und jeder kennt mich als die gelassene Gertrude. Was es auch war, alle glaubten jedes Wort, das die gelassene Gertrude sagte, obwohl sie rein gar nichts verstanden. Hallo Roger, alles Roger? Du weißt, wer ich bin? Ja, ich weiß es. Du bist nicht du selbst, sondern jemand anders, der auf einer Suche ist, die ihn weder hierhin noch dorthin führt. Zur Welt gekommen, himmelhoch jauchzend, ertrunken in einem Tal der Tränen. Einst ein Taugenichts, zu nichts gut, jetzt gut zu allem und jedem, ohne es zu wissen. Was soll das heißen? Ich ertrinke nicht und ich bin nicht in einem Tal der Tränen. Ich will eine Erklärung. Warte ab. Und Lady Sadie? Warte ab. Wie kann ich warten, wenn ich nicht weiß, ob sie am Leben ist oder tot? Die Zettel haben gesagt, dass sie tot ist. Warte ab. Warten? Ich will nicht unhöflich sein, aber ständig sagst du, warte ab. Ich habe 3 Jahre im Wald ohne Wiederkehr gewartet. Ich sehe beim besten Willen nicht, wozu es gut sein soll, noch länger zu warten. Warte ab. Denn es gibt noch jemanden, der wartet. Du meinst, Lady Sadie wartet auf mich? So ist es. Sie ist am Leben und wartet? Roger war von seiner Reaktion selbst überrascht. Warum kribbelte sein ganzer Körper? Gewiss, er mochte Lady Sadie. Aber er mochte jeden. Warum sollte er also entzückt darüber sein, dass Lady Sadie wartete? Weil er diesen Gedanken nicht weiter vertiefen wollte, wechselte er das Thema. Und Prinzessin Petulia? Ist sie vor dem Riesen errettet worden? Ist sie verheiratet, wie es die Felsbrocken behauptet haben? Sie wartet ab. Prinzessin Petulia wartet ab? Sie wartet ab. Und mein Freund Tom? Er wartet. Er wartet, sie wartet, alle warten. Ich bin ganz und gar nicht sicher, dass mich deine Antworten weiterbringen. Roger, der Adler, flog über ein Meer, das silbern im Mondschein schimmerte. Er verspürte neuen Eifer für seine Suche. Was und wo es war, er musste nur abwarten, bis er der unbekannten Herausforderung gegenüberstand. Und dann wäre er ein gemachter Mann. Damit wäre seine Reise beendet. Warte nur, bis ich Tom und Lady Sadie rette. Warte, bis ich Prinzessin Petulia rette. Eine Menge spannender Warterei wartete auf ihn. All die Dinge, auf die er bereit war zu warten, stiegen vor seinen Augen auf, wie eine goldene Treppe, die zum Mond hinaufführte und ins Meer hinabtauchte. Ich kann es kaum erwarten, ich kann es kaum erwarten. In diesem Augenblick bemerkte er, dass er eine Höhe verlor und seine Flügel. Sie verloren die Federn. Sie wurden wieder zu Armen. Oh, nein! Oh! Oh, das musste ja so kommen. Oh, lüste ihn. Jemand küsste ihn. Warum spuckte er ihr Wasser ins Gesicht, wenn sie so nett war, ihn zu küssen? Eine Fremde. Kiesüste ihn. Sie küsste ihn. Hol tief Luft. Roger brauchte eine ganze Minute. Aber dann hatte er gelernt, gleichzeitig zu atmen und zu husten. Und zu keuchen obendrein. Er sah auf von dem Schoß, in dem sein Kopf lag, in das Gesicht, das ihn gerettet hatte. Das Gesicht war so schön, dass es ihm den Atem verschlug. Wie nennt man das? Wie nennt man was? Das, was du getan hast, diesen Küsskram. Das nennt man den lebensrettenden Kuss. Jedes Mal, wenn mich jemand rettet, ist es eine Frau. Erst Lady Sadie und jetzt du. Dann musst du Prinz Roger sein. Lady Sadie ist meine Zofe und ich bin Prinzessin Petulia. Wo ist dein Entführer? Du sitzt auf ihm. Ich sitze auf ihm, dem Armen. Dieses Floß ist mein Entführer. Das ist der Riese, der dich entführt hat? Er heißt Philipp. Ist er tot? Das ist eine lange Geschichte. Bevor Prinzessin Petulia mit ihrer Geschichte anfing, rückte sie ihren Schleier wieder zurecht. Ein dunkles Netz aus gesponnenem Gold. Es war so dicht, dass man nur schwer sagen konnte, ob sich dahinter ein Gesicht befand. Verzeih mir, aber ich trage jetzt schon so lange einen Schleier, dass ich mich ohne ihn unbehaglich fühle. Ich werde mich nicht in Stein verwandeln, wenn es das ist, was dir Sorgen macht. Seit meiner Geburt bist du der erste Mann, der mir voll ins Gesicht gesehen hat, ohne zu Stein zu erstarren. Ich wurde mit einer so atemberaubenden Schönheit gesegnet, dass von meiner Geburt an dieser Segen ein Fluch war. Jeder, der mich anschaute, wurde zu Stein. Als ich volljährig war, versprach mein Vater, der König, jedem Freier von edler Geburt, der mir ins Gesicht sehen konnte, ohne zu Stein zu erstarren, einen Schatz aus Gold und mich zur Frau. Freier von königlicher Geburt reisten aus allen Himmelsrichtungen an, um die Herausforderung anzunehmen. Alle waren sie jung, stattlich, stark und tapfer. Alle sind jetzt Stein. Bis Philipp der Riese kam. Er war nicht adlig, aber er war groß. Und so lieb. Ach, so lieb. Prinzessin Petulia erzählte, wie die königliche Garde ihres Vaters den Riesen verfolgte und ihn töten wollte, nur weil er nicht adelig war und es gewagt hatte, die Prinzessin zu umwerben. Und sie erzählte, wie der Riese auf der Flucht in einen Bach gefallen war, aus dem er ohne Hilfe nicht mehr entkommen konnte. Ich weinte und weinte und weinte. Tränen, die sich zuerst wie kleine Schneeglöckchen angefühlt hatten, blühten auf zur Größe von Pfingstrosen. Sie fielen wie ein Wolkenbruch. Sie fielen in Strömen. Sie wurden zum Strom, zur Flut. Aus den Tränen wurden Wellen. Aus den Wellen das Meer. Das gleiche Meer, auf dem wir treiben. Das gleiche Meer, in das du gefallen bist. Ertrunken im Tal der Tränen. Ich nehme an, der nächste Schritt besteht darin, dass wir zu meinem Vater, dem König, zurückkehren, deine Belohnung kassieren und heiraten. Ich bringe dich nicht zum Lachen und du verwandelst mich nicht zu Stein. Ich würde sagen, wir sind wie geschaffen füreinander. Warum sollte ich lachen? Hast du was Komisches gesagt? Und Lady Sadie? Geht es ihr gut? Es geht ihr gut. Wo ist sie? Sie ist entführt worden. Eine Woche bevor du vom Himmel gefallen bist, kam ein Bandit übers Meer. Er sagte, sein bester Freund habe ihm ein Unrecht angetan und er wolle es ihm heimzahlen, indem er die Prinzessin entführte, nach der jener Freund auf der Suche sei. Da ich mich in der Hemdtasche des Riesen versteckt hatte, schnappte er sich Lady Sadie und schwamm mit ihr davon. Ich muss sie erretten. Ich hatte den Eindruck, ich sei diejenige, die du erretten solltest. Warte nicht auf mich! Jetzt kann ich es ihm heimzahlen. Lady Sadie, geht's dir gut? Ich habe gewartet, dass du kommst und mich errettest. Du bist kein Adler mehr. Nein. Und du bist weder Stein, noch Stuhl, noch Kröte. Nein. Und trotzdem muss ich nicht lachen. Ich bringe dich nicht mehr zum Lachen. Und dich auch nicht, Lady Sadie. Dafür bringst du mich zum Lächeln. Ich habe vorher noch nie bemerkt, was für Augen du hast. Also, gut. Ich meine, natürlich hatte ich gemerkt, dass du welche hast, aber... Aber nicht was für welche. Achtung! Hinter dir! Ich kann es nicht ausstehen, wenn man mich nicht beachtet. Ich werde es dir heimzahlen, indem ich dir den rechten Arm und das rechte Bein abhacke. Dann kannst du den Rest deines Lebens mit Schlagseite herumlaufen. Der Kampf zwischen Rom und Roger, Tom ja. und Roger, war fürchterlich. Fürchterlich langweilig. Tom vermasselte die einfachsten Hiebe. Und Roger brauchte sich überhaupt nicht zu verteidigen. Dann machten sich Roger und Lady Sadie auf den Weg zu Prinzessin Petulia und Philipp dem Riesenfloß. Der Riese war aufgewacht. Prinzessin Petulia kam gleich zur Sache. Ich weiß, dass du mich zum Gegenstand deiner Suche gemacht hast. Ich nehme an, dass du zu meinem Vater zurückkehren willst, um deine Belohnung in Empfang zu nehmen und mich zu heiraten. In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich dich als einen guten Menschen mit gütigem Herzen schätzen gelernt. Ich fühle mich geehrt. Du bist ein wahrer Freund. Ich fühle mich geehrt. Wahrer Freund. Lieber würde ich sterben, als dich zu heiraten. Was? Ich habe mich in den Riesen verliebt. Und ich habe mich in Lady Sadie verliebt. Lady Sadie, ich will mit dir lachen. Lady Sadie, ich will 100.000 Sachen für dich machen. Lady Sadie, Lady Sadie. Ich habe nie an die Liebe auf den ersten Blick geglaubt. Bisher habe ich nur nach links und nach rechts geschaut. Und nie geradeaus, so konnte es nicht weitergehen. Doch auf einmal sah ich dich vor meinen Augen stehen. Dein Duft, dein Haar, du hast mich sofort betört. Mit einer Art, die einfach nicht zu dieser Welt gehört. Lady Sadie, ich habe mich in dich verliebt. Ich hätte nie gedacht, dass es sowas wie dich gibt. Du wirst es mir nicht glauben, doch ich kann dich gut verstehen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, doch mir scheint es genauso zu gehen. Erzähl mir alles über dich, ich will wissen, wer du bist. Ich will mit dir lachen und ich will, dass du mich küsst. Coole Sadie, schöne Lady, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Lady Sadie, ich will mit dir lachen. Meine liebe Frau, was hat es zu bedeuten, dass ich niemanden mehr dazu bringe, sich totzulachen? Was hat es zu bedeuten, dass ich nicht mehr so furchtbar direkt bin? Du hast recht. Manchmal bist du sehr barsch und dann wieder ausgesprochen sanft. Manchmal pöbelst du und manchmal schnurrst du wie eine Katze. Und manchmal bist du so komisch, dass ich dich herzen und küssen will. Und manchmal bist du so lieb, dass ich dich herzen und küssen will. Und manchmal bist du so traurig, dass ich dich herzen und küssen will. Und manchmal nervst du mich so, dass ich dir einen Tritt verpassen will. Was bedeutet das alles? Entschuldigt, dass ich störe, aber ich kann das euch sagen. Es bedeutet, wenn man vom Wald ohne Wiederkehr in den Felsgrund der Fiesheit durch das Reich der Rachsucht und vorbei an dem Berg der Bosheit geht, bis man fast im Tal der Tränen ertrinkt, dann kann das nicht ohne Wirkung bleiben. Der Fluch des Lachens von Jules Pfeiffer. Aus dem Englischen von Werner Leonhardt. Hörspielbearbeitung Alexander Schnitzler. Philipp der Riese, Christian Körner. Prinzessin Petulia, Irina Wanka. Die geduldige Gertrude, Astrid Meyerfeld. Lady Sadie, Christiane Paul. H. Zararias Zauber, Hans Diehl. Roger, Andreas Pietschmann. König, wie hieß es doch noch, Andreas Mannkopf. Tom, der Jäger, Peter Jordan. Technik, Andreas Meinitzberger und Jean Jimschak. Musik, Alexander Geringas und Till Helmers, Tiger Music. Regie, Leonhard Koppelmann. Produktion, Südwestrundfunk 2001. Das war der Kinderdschungel für heute mit Nicola. Und in der nächsten Woche gibt's hier den Musikdschungel. Tschüss. SWR 2 Nachrichten.